Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Sie waren in den 1970er und 1980er Jahren Stars des Wiener Burgtheaters. Rudolf Wessely und Fritz Molia. Und an diese beiden vielseitigen Schauspieler wollen wir im heutigen Ö1-Hörspieltermin erinnern. Rudolf Wessely, geboren 1925 in Wien, ging nach seiner Zeit am Burgtheater nach München an die Münchner Kammerspiele, blieb aber Wien und Ö1 immer verbunden. Er war auch der erste Schauspieler, der 1997 die Auszeichnung Hörspiel-Schauspieler des Jahres erhielt. Fritz Molia, geboren 1919 in Wien, kehrte nach 20 Jahren am Burgtheater 1994 wieder ans Theater in der Josefstadt zurück, wo er bis zu seinem Tod, nämlich genau heute vor 10 Jahren, noch aktiv blieb. In dem Stück Aber wir werden es der Welt noch zeigen, des Wiener Wissenschaftsjournalisten und Theaterkritikers Helmut Butterweg, spielen die beiden zwei 95-jährige Männer, die von ihrem Leben erzählen. Einer ist Besitzer eines Kaffeehauses, der andere sein Gast. Sie erzählen davon, was war und was sie noch vorhaben. Sie haben das Gleiche mitgemacht, meinen sie. Doch das ist, wie wir früher als die beiden erfahren, ein Missverständnis. Aber wir werden es der Welt noch zeigen. Hörspiel von Helmut Butterweg mit Fritz Molia und Rudolf Wessely. Regie Götz Fritsch. Oh weh. Das Kreuz, das Knie. Wenn sie in unserem Alter ohne Schmerzen aufwachen, sind sie tot. Früher konnte ich ganze Nachmittage ohne Unterbrechung die Zeitungen lesen. Jetzt schlafe ich schon nach einer Stunde ein. Längstens noch einer halben. Heute früh ist mir die Milch im Kaffee sauer geworden. Sauer! Die Milch im Kaffee! Das kenne ich. Nur noch Flocken. Wie ich das kenne. Er war untrinkbar. Ich musste ihn weggießen. Sie werden sich schon Neigen gemacht haben. Es war keiner mehr da. Ich. In solchen Momenten kommt alles wieder hoch. Wie ich das kenne. Alles kommt wieder hoch. Ist unerträglich. Unerträglich. Haben Sie was gesagt? Ich habe gesagt, es ist unerträglich. Was ärgert Sie täglich? Warum schalten Sie denn Ihr Hörgerät nicht wieder ein? Warum schreien Sie so? Damit Sie mich hören. Also, warum nicht gleich? Sogar 70-Jährige drängen in der U-Bahn die 90-Jährigen zur Seite. Selbst 70-Jährige gehen stur auf einen zu, dass man ausweichen muss mit diesem Blick. Was suchst denn du noch auf der Welt? Du gehst ja schon weg. Ist unerträglich. Hat sie ein 70-Jähriger zur Seite gedrängt? Vielleicht war er nur 60. Oder 80. Ja, mit einem 80-Jährigen nehme ich es noch jederzeit auf. Der soll es bei mir erst einmal versuchen. Wir waren zuerst da, wir. Wir waren vor ihnen da, wir haben alles aufgebaut. Wir. Ich lasse mich nicht verdrängen. Ich bleibe. Solange ich will. Und solange es ihr Herz noch macht. Sollten Sie nicht längst wieder zum Ohrenarzt? Sieht man mir meine 93 eigentlich an? Vorgestern waren sie 95, gestern waren sie 94, heute sind sie 93, morgen kommen sie im Windelhöschen. Was macht die Blase heute? Ich habe keine Blase. Haben Sie eigentlich noch Zähne? 4 Stück. Ohne Lippen bequemer. Heute Nacht habe ich wieder einen sexuellen Traum gehabt. Haben Sie etwas gesagt? Ja, ich habe was gesagt, ja. Aber Sie haben ja wieder mal Ihr Hörgerät abgestellt. Meine Batterien gehen zu Ende. Das können Sie laut sagen. Keine Frau ist so anschmiegsam wie eine geträumte Frau. Das Erwachen war unendlich traurig. Haben Sie noch sexuelle Träume? Selten. Morgen rufe ich meinen Verleger an. Ob der noch lebt? Vor ein paar Jahren ist es ihm glänzend gegangen. Sehen Sie da drüben diese knackige Weißhaarige? Ich tippe auf eine neue Hüfte. Geliftet ist sie auch. Aber der Hintern ist bestimmt nicht gelüftet. Dann versuchen Sie es doch. Der Skorpion soll diese Woche ja besonders viel Glück in der Liebe haben. Sie sind doch Skorpion. In meiner Brust sind meines Schicksals Sterne. Der arme Schiller. Mit Ihnen hat er nicht gerechnet. Das Gesetz in mir und der gestirnte Himmel über mir. Kant. Kant müssen Sie lesen. Mir genügt mein Goethe. Dem Hunde, wenn er wohlgezogen, ist selbst ein weiser Mann gewogen. Goethe, Goethe, Goethe, Goethe. Immer zitieren Sie Goethe. Ich kann auch Lessing zitieren. Den ertrage ich schon gar nicht. So schauen Sie aus. Was ist? Wo ist mein Handy? Hören Sie es nicht? Mein Handy klingelt. Aber nichts klingelt. Ich hör's doch. Ihr Tinnitus klingelt. Was ist mit meinem Titus? In Ihrem Titus klingelt der Tinnitus. In Ihrem Ohr sind Geräusche, obwohl sich in der Außenwelt nichts rührt. Das passiert mir jetzt immer öfter. Aber diesmal war ich sicher, dass es das Handy ist. Haben wir nicht bald wieder Weihnachten? Wir haben bald wieder Weihnachten, aber auch bald wieder Ostern und bald wieder Weihnachten und bald wieder Ostern. Und jedes Mal geht es schneller. Gestern war ich beim Arzt. Na doch, nichts Ernstes? Absolutes Rauchverbot. Raucht er selbst? Nein. Gehen Sie zu einem, der raucht? Ja, gesundheitlich geht's mir besser, wenn ich nicht rauche. Aber ohne meine Zigaretten geht's schon wenig weiter. Ich muss mir entscheiden, die Gesundheit oder mein Roman. Wenn er fertig ist, müssen Sie einen Verlag finden. Das wird kein Problem sein. Mein Roman zieht die Summe dessen, was wir erlebt haben und was bald nur noch aus zweiter Hand verfügbar sein wird. Darüber gibt es schon Tonnen von Literatur. Da geht es immer mit Ihrem Wenn und dem Aber. Aber am Ende steht die gültige Aussage. Das gültige Werk. Endpunkt. Gültig. Punkt. Das ist gut. Das muss so auf den Klappentext. Mein Roman erübrigt jede weitere Auseinandersetzung mit dem 20. Jahrhundert. Es war ohnehin ein scheiß Jahrhundert. Beleidigen Sie nicht mein Jahrhundert. Ich gestatte Ihnen nicht, das Jahrhundert, in dem ich gelebt habe, als scheiß Jahrhundert zu bezeichnen. Na, war es denn kein scheiß Jahrhundert? Es war unser Jahrhundert. Wir haben in diesem Jahrhundert gelebt, geliebt, gelitten, gehofft und geglaubt. Und gesehen, wie alles den Bach runterging. Es war ein Scheißjahrhundert. Es war kein Scheißjahrhundert. Das Erstlingswerk eines 95-Jährigen wird die Welt aufrütteln. Und wie viele Seiten Ihres unsterblichen Werkes sind schon fertig? Wahrscheinlich ist Ihr Verleger Franz schon längst tot, hm? Sollte er seit unserer letzten Begegnung verstorben sein, werde ich mit seinem Sohn sprechen. Ich war ein zweiter Vater für ihn. Die Kaffeehäuser sind voll von alten Männern, die die einzig richtige Lösung für alle Probleme der Welt besitzen. Im Kopf. Ja, im Kopf ist mein Roman übrigens fertig. Und wie viel steht auf dem Papier? Die Ja-Sager sind unser Unglück. Was? Ja, davon wird mein Buch handeln. Von den Gehorchern und Ja-Sagern im Zentrum der Macht. Am Ende kommen immer die Kleinen zum Handkuss. Der Adolf hat zuerst seine Eva und dann sich selber erschossen. Und die Kleinen haben die Rechnung bezahlt. Mit ihrem Gehorchen und Ja-Sagen machen sie sich zu den Zerstörern der Welt. Durch sie geht sie zugrunde. Ich mag keine Hunde. Zugrunde. Hunde stinken und beißen. Ich habe nichts von Hunden gesagt. Ich habe gesagt, die Ja-Sager richten die Welt zugrunde. Solange ich lebe, wird sie schon zusammenhalten. Na, wer weiß. Sie schlafen ja schon wieder weg. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Was, nur heute? Ums Haar hätte der Adolf die Weltherrschaft gehabt. Jetzt hat sie eben der Arme. Ne? Aber wenn er nicht bei den Kirchen den Schwanz eingezogen hat, hätte er es schaffen können. Ein grauenhafter Gedanke. Mit den Kirchen. Den Kirchen war der Knackpunkt. Er hätte die eingekesselten Briten vernichten und sofort in England landen müssen. Dann hätte er den Russen kassiert und der Herr Roosevelt hätte sich mit ihm arrangiert. Sie sind für mich ein Rätsel. Schauen Sie, Sie müssen das sachlich sehen. Jetzt hat ihm Dame die Weltherrschaft. Ne? Einer muss ja haben. Der Mächtige und seine Ja-Sager Laus. Nur ist es ein Titel? Ja. So wird mein Buch heißen, Der Mächtige und seine Ja-Sager-Laus. Dann ist die Welt aber eine Welt von Läusen. Na, das ist sie sowieso. Es ist ein ganz bestimmter Typ, auf den die Ja-Sager gehen. Ich werde ihn in meinem Buch definieren. Ich nenne ihn den Ja-Sager-Wirt. Wo er auftritt, sind die Ja-Sager da. Haben sich so einem typischen Ja-Sager-Wirt erst einmal ein paar Ja-Sager in den Pelz gesetzt, sind alle Nicht-Ja-Sager schnell weg vom Fenster. Der Ja-Sager-Wirt mag keine Nicht-Ja-Sager und seine Ja-Sager beißen den Nicht-Ja-Sager weg. Das ist ein Reflex. Ich habe ihn entdeckt, aber sagen Sie es niemandem. Ideen werden heute nämlich schneller gestohlen, als man sie hat. In den Kirchen hätte er es schaffen können. Nach dem Sieg in Frankreich die ganze britische Armee auf dem Servierbrett. In den Kirchen. In den Kirchen hat er alles verpfuscht. Nicht erst in Stalingrad, in den Kirchen. Ich werde das in meinem Roman einarbeiten. Hat die Ja-Sagerei ganz oben einmal angefangen, dann sagt bald eine ganze Nation Ja und gehorcht. Davon wird mein Buch handeln. Die Ja-Sager sind die Läuse der Weltgeschichte. Ja, wenn Sie so viele linke Ideen in Ihr Buch hineinarbeiten, wird Ihr Verlegerfreund keine Freude haben, falls er noch lebt. Ich verstehe Ihre Schwierigkeiten mit meinen Ideen. Sie sind ja schließlich nicht mehr der Jüngste. Übrigens, kennen Sie den? Die junge Frau... Ich habe schon mehr gelacht. Sie sind destruktiv. Wieso sind Sie eigentlich als Polizeimajor in Pension gegangen? Hätten Sie nicht als Oberst in Pension gehen müssen? Wie kommen Sie da drauf? Ja, mit Ihren Dienstjahren. Für den obersten Rang waren es zu wenige. Ja, aber andere mit Ihren Dienstjahren hatten zuletzt die roten Streifen an der Hose. Es kann nicht jeder Polizeioffizier General werden. Ja, aber Oberst. Wird auch nicht jeder. Haben Sie etwas ausgefressen? Lassen Sie mich in Frieden. Naja, unsere Vergangenheit war freilich keine Empfehlung. Hat mir niemand übel genommen. Nein. Ich bin einfach zu spät eingestiegen. Der Oberst hätte sich trotzdem ausgehen müssen. Rechnen kann ich auch. haben Sie zu oft eine Lippe riskiert. Die Majorspension ist auch nicht schlecht. Hat's ein Dreck! Das Zeitungspapier wird immer schlechter. Seit der Einführung des Klopapiers ist mir die Qualität des Zeitungspapiers egal. Ja, alles wird immer schlechter. Wie wahr? Jede Uhr nach 2 Jahren kaputt, ne? Erst die Papiertaschentücher. Eine Schuhreparatur kostet so viel wie ein paar Neiche. Am Anfang, als das Papiertaschentuch noch mit dem Schneuztuch aus Stoff konkurrieren musste, war das Papiertaschentuch unverwüstlich. Bei der letzten Jacke, die ich mir gekauft habe, waren die Taschen offen. Einfach unten offen. War die Jacke? Nein, die Taschen. Alles, was ich hineingesteckt habe, ist im Futter gelandet. Was ist das gegen die Papiertaschentücher? Eine vergessene Naht reklamiert man fertig. Aber Papiertaschentücher braucht man täglich. Die Nase rinnt täglich. Vor allem im Frühjahr. Ich glaube, der Verkäufer, der denkt nur heute an mich. Ich habe ihn zur Schnecke gemacht. Zusammengestaucht habe ich ihn. Als niemand mehr ein Stofftaschentuch besaß, wurden die Papiertaschentücher immer schlechter. Zusammengeschissen habe ich ihn. Ohne Papiertaschentücher können wir nicht mehr leben. Und die Papiertaschentücher werden immer schlechter. Mit den billigen hat es begonnen, jetzt sind sie alle ernicht. Nach Strich und Faden habe ich ihn zusammengeschissen. Bei der wen? Der Sakko-Verkäufer. Durchschneut sicher. Das müssen Sie sich geben. Zuerst machen Sie die Papiertaschentücher immer schlechter, das reine Seidenpapier. Und dann werben Sie damit, dass man den Rotz nicht sofort in der Hand hat. Na, was sage ich? Alles wird immer schlechter. Das ganze Gelaber von Konkurrenz. Blödsinn, Lüge, Phrase. Ja, wo bleibt die Konkurrenz, wenn mir bei allen Papiertaschentüchern der Rotz in der Hand bleibt? Schuhriemen reißen nach einer Woche. Und wenn sie nicht nach einer Woche reißen, dann rutschen sie. Wie meine Socken. Trösten Sie sich, meine auch. Heiratsanzeigen. Ich würde es auch nicht mehr lang geben. Angeblich läuft das alles längst über das Internet. Aber eins will ich noch sagen. Die Frau ist für den Mann da. Ich würde mich niemals von einer Frau tyrannisieren lassen. Sie werden auch kaum mehr in die Lage kommen. Okay, haben Sie Ahnung. Alte Witwer steigen im Wert. Je älter ein Witwer wird, desto höhere Ansprüche kann er stellen. Ich hätte schon mal eine alte Millionärin haben können. Was ist heutzutage noch eine Million? Ja, sie hat natürlich mehrere. Ja. Warum haben Sie sie dann nicht genommen? Eine Frau will alles ändern. Und die Unruhe hält ihn immer mehr aus. Und außerdem, wozu brauche ich Millionen? Wie wäre es mit einer Weltreise? Machen Sie eine. Um Gottes Willen. Sehen Sie, und mir wollen Sie eine Weltreise mit einer Millionärin zumuten. Das wäre mein Tod. Ab 90 ist das Einzige, was uns zusammenhält, die Gewohnheit, ein Tag wie der andere, jeder Tag wie der vorige. Ja, und Sie wollen einen Roman schreiben. Wann wollen Sie mit Ihrem Buch fertig sein? Ich muss eben einen Zahn zulegen. Sie haben ja noch 4. 3 davon vergelten mir das Leben. Zugleich? Einmal der eine, dann der andere. Warum gehen Sie nicht zum Zahnarzt? Ja, will Sie ziehen. Recht, oder? Schlechte Zähne schaden dem Herz. Wenn Sie das ein paar Jahre anstehen lassen, haben Sie sich den schönsten Herzschaden eingewirtschaftet. Wo sind wir in ein paar Jahren? Wenn wir es der Welt noch zeigen wollen, müssen wir einen Zahn zulegen. 4 Zähne machen das Kraut auch nicht fett. Ich würde Sie schleunigst ziehen lassen. Ich glaube, Sie beneiden mich um meine 4 Zähne. Meine dritten sitzen sehr gut. Ja, wenn Sie nicht wackeln. Und Sie wackeln ziemlich oft. Es ist mir nicht entgangen. Die Läuse der Macht werden zum geflügelten Wort werden. Die Ja-Sager-Läuse werden das Feuilleton erobern. Einmal im Leben noch eine fette Stelze. Ich spreche von Ideen, die die Menschheit retten könnten, und Sie reden von einer fetten Stelze. Die Menschheit retten. 100, 200 Milliarden Sonnen allein in der Milchstraße. Die Selbstauslöschung einer Menschheit ist im Weltall ungefähr so wichtig wie auf der Erde, na sagen wir, der Selbstmord eines schwarzen Tellerwäschers in New York. Der da droben wird weinen. Ich glaube an keinen Gott. Ja, außer ihm ist ja dann zum Weinen niemand mehr da. 200 Milliarden Galaxien. Milliarden Menschheiten. Was macht's aus, wenn sich ein paar davon in die Luft jagen? Worauf kommt es da noch an? Ich sage Ihnen, es kommt auf nichts an. Es kommt auf überhaupt nichts an. Vor Gott ist jeder Mensch wichtig. Es gibt keinen Gott. Ein Tier reißt das andere, ein Tier frisst das andere. Es wird im ganzen Welt also sein. Vielleicht hören irgendwo ein paar besonders intelligente Tiere damit auf. Ich glaube lieber an Gott. Ich finde Gott in mir selbst. Der Arme. Sie sind destruktiv. Mein Gott, bin ich heute mit. Man müsste als Voraussetzung für das passive Wahlrecht einen Test einführen. Wer für Ja-Sager anfällig ist, darf nicht kandidieren, denn er ist ein potenzieller Läusewirt. Ja. Na, etwas Schönes geträumt? Vielleicht von Ihrer geliebten Stelze? Sie sollten sich auch auf Gesundheitsmargarine umstellen. Ein bisschen zu viel Cholesterin auf der Innenseite Ihrer Aorta, das ist die große Herzschlagader, wissen Sie? Ich weiß, was die Aorta ist. Na, das ist sehr gut. Ein bisschen zu viel Cholesterin auf der Innenseite Ihrer Aorta und eines Tages da hören Sie einen Knacks und dann hören Sie nichts mehr. Vielleicht Sphärenmusik. Der Knacks war nämlich der Kalk. Und wann der bricht, gute Nacht, Hineden. Ade, du schöne Welt. Ende. Zentralfriedhof, Sarg, Kerzen, Gesang, Loch, Kurbel, runter, Bink, angekommen. Auf dem Weg ins Gasthaus sagen sie alle noch, er war ein netter Kerl, schaut, aber was wollen sie denn, 95 Jahre, das ist doch wirklich ein schönes Alter. Dann wird gesoffen und sie können sich nicht mehr gegen die Blödheiten wehren, die über sie verzapft werden. Ich sage Ihnen nur, hüten Sie sich vor dem Cholesterin. Sie essen doch täglich mindestens 2 Eier. 2 Eier, das macht im Jahr 2-3 Millimeter Kalk. Kalk, Minimum. 3 Millimeter Kalk hält die stärkste Aorta nicht aus. Noch dazu pro Jahr? Ja. Macht in 10 Jahren 30 Millimeter. Das ist keine Aorta mehr, das ist der Zulauf zu einem Swimmingpool. Aber Eier kann ich essen, so viel ich will. Ärztlich bescheinigt. Ich habe nämlich zu wenig Cholesterin. Was? Gibt's das? Jedenfalls zu wenig HDL-Cholesterin. Beneidenswert. Ich kann Eier essen, so viele ich will. Mein Großvater schwor darauf, täglich 2 rohe Eier auszutrinken. Er ist 85 Jahre alt geworden. Und woran ist er gestorben? An der Prostata. Und wie alt ist Ihr Vater geworden? 90, ohne die moderne Medizin. Haben Sie Geschwister? Ich hatte einen Bruder. Wie alt ist er geworden? 30 Jahre. Aha. Sehen Sie, da haben wir's. Und woran ist er gestorben? An einer Gasvergiftung. Schade, dass Sie nicht Schach spielen. Übrigens, kennen Sie den? Längst. Sagen Sie, warum mögen Sie eigentlich keine jüdischen Witze? Irre nicht. Das 20. Jahrhundert war doch ein Scheißjahrhundert. Und die Erfindungen geben mir noch gar nichts? Ich habe nicht einmal ein Handy. Ich habe eins. Ja, es hat gerade vorhin unüberhörbar gepiepst. Um Gottes Willen. Ich hab's gar nicht gehört. Sie hatten gerade ein kleines Nickerchen zu absolvieren. Ich hab nicht geschlafen. Natürlich nicht. Das war ja nur ein Nickerchen, eine kleine Absenz. Aber Ihr Handy war ganz verzweifelt. Na, warum haben Sie mich nicht geweckt? Wer kann von Ihnen noch etwas Wichtiges wollen? Gestern habe ich eine junge Frau gesehen. Ganz meine erste Liebe. Dasselbe Lachen. Dasselbe ironische Blick. Und wenn sie Pech hat, gerät sie an genauso einen Kerl, wie Sie einer waren. Ich glaube, zu unserer Zeit waren die Frauen angenehmer. Aus. Der Richtige setzt sich bei der Frau auch heute durch. Und der Waschlappen war immer der Waschlappen. Der Waschlappen ist der Typ der Zeit, aber nicht bei mir. Auch die Hauptfigur meines Romans ist ein echter Mann. Ich verstehe. Meine Frau, meine erste Frau, die hat mich abgöttisch geliebt. Na, bis sie abgehauen sind. Ja, wir müssen. Mehr oder weniger. Tja, mehr oder weniger. Ich ging nach dem Krieg in die USA. Ich hatte die Nase voll von Europa. Weg, weg, nur weg. USA, das hieß unbegrenzte Möglichkeiten. Kein Hass, keine Vorurteile, keine bürokratischen Hürden. Freiheit zu tun und zu lassen, was man wollte. Auch ich habe Europa hinter mir gelassen. Die neuen Ufer, die großen Hoffnungen. Und wo sitzen wir jetzt? Der Kreis schließt sich. Südamerika. Südamerika hat es mir immer schon angetan. Aber dann ist der Krieg dazwischen gekommen. Ich hatte Verwandte drüben, die mir bei der Einreise halfen. Natürlich war es nicht so leicht, wie man es sich vorgestellt hatte. Es war hart, sehr hart. Warum schlaufen Sie schon wieder ein, wenn ich von meinem Leben spreche? Ich höre Ihnen mit extra Konzentration zu. Sie schlafen! Als Kulturmensch, der Sie angeblich sind, sollten Sie wissen, dass viele Menschen die Augen schließen, wenn sie sich konzentrieren. Nonsens. Waren Sie noch nie in einem Konzert? Öfter als Sie. Da schließen Sie nie die Augen? Larifari. Die Konzertbesucher schlafen sich eins. Und da, wie Sie selbst sagen, geschlossene Augen im Konzertsaal als Zeichen höchster geistiger Konzentration gelten, schlafen die Konzertbesucher reihenweise und spiegeln dabei den anderen Schläfern höchste geistige Konzentration vor. Bei mir sind geschlossene Augen jedenfalls ein Zeichen der geistigen Konzentration. Zuerst war ich Vertreter. Elektroartikel für den Haushalt. Kühlschränke, Waschmaschinen. Klinkenputzer. Es ging irgendwie nicht gerade begeisternd, aber man konnte davon leben. Der Nachholbedarf nach dem Krieg war groß, aber die Vertreter stiegen einander auf die Füße. Dann traf ich zufällig einen alten Kollegen aus der Vorkriegszeit. Ich war vor dem Krieg in der Stahlbranche. Habe ich es schon erwähnt? Wahrscheinlich, ja. Na, ich bin also wieder in den Stahl hinein. Hart wie Kruppstahl. Bethlehem-Stil war besser. Kruppstahl ist und bleibt der Beste. Nein, Bethlehem-Stil. Auch wir waren hart wie Kruppstahl. Jeder dachte, das Stahlgeschäft würde total einbrechen, nachdem keine Panzer und keine Schlachtschiffe mehr gebraucht wurden. Das Gegenteil war dann der Fall. Und ich war der rechte Mann, zur rechten Zeit, am rechten Platz. Ja. Wenigstens einmal im Leben. Ja, es war eine gute Zeit. Ich hatte auch eine wunderbare Freundin. Und wo haben Sie Ihre Frau gelassen? Na, wo? Alles klar. Sie war schön, klug, aus guter Familie, frisch geschieden. Ja, eine Frau, wie sie uns nicht oft im Leben begegnet. Dunkel, gut, gebaut, sanft. Ah, Gott, wenn ich daran denke. Ja, sie ist dann allerdings dick geworden. Ja, als ich sie zuletzt sah. Ich möchte wissen, warum ich so müde bin. Vielleicht liegt es am Wetter. Ja. Es wird das Wetter sein. Dann spitzte sich die Situation in Palästina zu. Jetzt warf ich mich voll auf den Schrott. Aber der Schrott war von besonderer Art. Alte Panzer, alte Kanonen, ja, vor allem aber alte Flugzeuge. Ich exportierte sie nach Palästina. Die Panzer fuhren bald wieder, die Kanonen schossen bald wieder. Ja, und die Schrottflugzeuge flogen von den USA nach Panama, von dort nach Prag und von Prag in den Nahen Osten. Ja, da werden sich unsere Freunde aber gefreut. Sie haben sich gefreut, ja. Es waren sehr gut erhaltene Flugzeuge. Alles, was die US-Streitkräfte nicht mehr brauchten, war nach dem Krieg Schrott. Bei der Ausfuhr, na, musste man natürlich tricksen. Ich habe sehr gut getrickst. Unsere Freunde haben sich tatsächlich sehr gefreut. Und dann fuhr ich selbst nach Palästina. Ich fuhr nach Palästina. Ja, ich hab schon gehört. Nach Palästina. Und da waren wir wieder mal gefragt. Sie ist auch schon lange tot. Sie hieß Kitty. Kitty. Ich sah mich schon als Schwiegerpapas Kompagnon. Ich hätte mich gut mit ihm verstanden. Aber ich hatte nicht überlebt, um mit alten Waffen zu handeln und eine Familie zu gründen, während die Juden um ihr Land und um ihre Zukunft kämpften. Wir schwuren einander Treue. Ja, sie heiratete ein paar Jahre später den Sohn eines Zeitungsherausgebers, brachte 4 Kinder zur Welt, schrieb mir rührende Briefe über die Karrieren ihrer Söhne und die Schulerfolge ihrer Enkel und wurde 80 Jahre alt. Nun, ich trat also in die Irgun ein und lernte, wie man schießt und sticht und Kehlen durchschneidet und Verbände anlegt und Knochen schient und Bomben zündet. Ihr Mann hat mir übrigens mit der Todesanzeige meine alten Briefe zurückgeschickt. Ja, sie hatte sie all die Jahrzehnte aufbewahrt. Später trat ich in den Zachal ein und dann in den Dienst und heiratete noch einmal. Ich weiß nicht, ob er mir die Briefe aus Freundschaft oder aus Bosheit schickte. Nach meiner Pensionierung baute ich meine Firma auf. Hier, wo ich geboren wurde. Ich lebe ganz gern hier. Der Khamsin war für meinen Kopf eine Katastrophe. Ihr Handy schlägt Alarm. Was? Was? Was? Wo bin ich denn? Ja, ihr Handy schreit nach Ihnen. So, nein. Hallo? Ja? Nimm Kaffee. Wo sonst? Na ja, klar, ja, es geht mir gut. Aber ich hab das Handy erst aus der Tasche fischen müssen. Ja, Hände, ja. Das war mein Ältester. Der Ingenieur? Maschinenbauer. Maschinenbau ist ein krisenfester Beruf. Heute laufen sogar Maschinenbauer arbeitslos herum. Ist das die Welt, die uns vorgeschwebt hat? Mir ganz bestimmt nicht. Sehen Sie, der Karli. Der Karli ist genau in dem Alter, wo man Angst haben muss. Zu jung für die Frühpension, aber zu alt, um noch eine neue Stellung zu finden. Wozu werden überhaupt noch Menschen gebraucht? Die Umgebung hat einen ungeheuren Einfluss auf die Kinder. Eigentlich ist die Umgebung alles. Na, leider können wir uns die Umgebung nicht aussuchen. Hat es bei Ihrem Ältesten nicht geklappt mit der Härte? Meine Tochter, die versucht wenigstens, mich zu verstehen. Aber meine Söhne, sie sind Sklaven des Zeitgeistes. Und sie können tatsächlich Eier essen, so viel sie wollen? So viele ich will. Butter auch? Jede Menge. Jeder anständige Mensch hat zu viel Cholesterin. Wieso ausgerechnet Sie zu wenig? Eine Laune der Vererbung. Wenn ein Mann wie ich 4 Kinder hat, erbt eines davon den HDL-Mangel. Ich hatte viele in der Mangel. HDL-Mangel. Ich sagte, jedes 4. Kind erbt den Mangel an HDL-Cholesterin. Dass ausgerechnet ein Pfaff auf die Vererbungsgesetze kommen musste. Wäre Ihnen Rabbi lieber gewesen? Wir sind ein Puzzlespiel aus den Eigenschaften unserer Vorfahren. Eine winzige Drehung im Kaleidoskop, ein neues Bild, ein neuer Mensch. Auf den Einzelnen kommt es nicht an. Bei jedem besseren Erdbeben sterben Zehntausende. Warum soll es anders sein, wenn die Geschichte die Erde beben lässt? Es wächst sowieso alles wieder noch. Das ist ein erschreckender Standpunkt. Zu wenig Cholesterin, wo ich Eier so gern gehabt habe. Das ist eine Niedertracht des Schicksals. Trösten Sie sich. Dafür habe ich den zweiten Schrittmacher. Und unseren Rotwein dürfen wir wenigstens beide trinken. Ja, aber leider nur ein Glas. Ja, manchmal ein zweites oder drittes. Ich weiß. Na ja, im Alter verzählt man sich halt. Ich schwöre Ihnen, irgendwann einmal, da pfeife ich auf alles und zünde mir eine Havanna. Ich mag keine Havannas, aber eine Sumatra. Eine Sumatra ist der absolute Gipfelpunkt. Schwächling. Der HDL-Mangel ist übrigens nicht dominant. Darum erbt ihn nur jedes vierte Kind, durchschnittlich. Nicht was? Dominant. Dominas haben mich noch nie interessiert. Ich war mehr für die Kuschelkätzchen. Er soll dein Herr sein. Ja, das steht schon in der Bibel. Dabei gerät die Hauptfigur meines Romans an eine sehr starke Frau. An der widerspenstigen Zähmung? Ja, so ungefähr. Er und sie haben einander im Lager kennengelernt und dann haben sich aus den Augen verloren. Auf dem Schiff nach Argentinien treffen sie sich wieder und sie hat einen Blackout von einem Schlag auf den Kopf, den sie bei der Flucht bekommen hat. Er kümmert sich rührend um sie. Und sie wird auch völlig gesund, nicht zuletzt dank seiner einfühlsamen Fürsorge. Kennen Sie Rosamund Pilcher? Wer soll das sein? Eine Autorin, die Ihnen vielleicht manche Anregung bieten könnte. Aber er fährt zuletzt nach Afrika, um den Schwarzen zu helfen. Er bringt ihnen Know-how, damit sie in Afrika bleiben können. Ja, das ist schon ein gereifter Mann. Und seine Gefährtin ist tot. Aber er hat seine Bestimmung gefunden. Verliebt er sich in eine Schwarze? Er schläft selbstverständlich mit Schwarzen, aber die Kluft ist unüberwindlich. Bei Rosamund Pilcher würde er sich ernsthaft in eine verlieben, aber die Schwarze würde seinen inneren Kampf verstehen und großherzig auf ihn verzichten. Das ist keine schlechte Idee. Darüber muss ich nachdenken. Macht Ihr Held wenigstens gekräuselte Kinder? Ganz selten. Er passt gut auf, mit wem er sich paart. Was wir erlebt haben, kommt hoffentlich nicht noch einmal. Haben wir uns im Strafblock gesehen? Sie waren im Strafblock? Wie lange? Jänner bis August 44. Verdammt lange. Ja, der Mensch hält viel aus, wenn er jung ist. Ich war im September da, 3 lange Wochen. 44? 44. Haben Sie mich erst abgelöst? Haben Sie noch Kontakt mit den Kameraden? Von denen, die ich gekannt habe, lebt keiner mehr. Ja, wir sind die Letzten, die noch Bescheid wissen. Ich könnte auf dieses Privileg verzichten. Glauben Sie nicht? Manchmal könnte ich schreien vor Wut, wenn ich Leute, die keine Ahnung haben, keine blasse Ahnung darüber reden, Herr. Dieses Nachgeplapper, diese Dummheiten, je mehr Zeit vergeht, desto ärger wird's. Manchmal kann ich überhaupt noch mehr lachen. Dann gehen Sie doch als Zeitzeuge in die Schulen. Haben Sie jemals wieder von Meier 2 gehört? Meier 2? Ja, der Untersturmführer mit der Bürste. Ach, der wurde angeblich von den Polen gehängt. Ja? Wissen Sie das genau? Jedenfalls hat er es verdient. Naja. Er hat manchmal über die Stränge gehauen. Ja, so kann man es auch nennen. Ja. Tja, der eine hat Glück gehabt, der andere nicht. Auch die Hauptfigur meines Romanes lässt Europa hinter sich. Auf dem Schiff nach Argentinien findet die Wiederbegegnung mit einer großen Liebe statt. Und ja, ich nenne meine Hauptfigur Hans. Warum? Weil Hans ist ein urdeutscher Name, ne? Und seine große Liebe heißt Grete. Ja. Auch Hans hat viel über Argentinien gelesen und ist über Rom auf das Schiff gelangt, Der Freund und Helfer der alten Kameraden im Vatikan schleust ihn weiter. Und in dem seiner Wohnung im Vatikan, da sind alle Wände voll mit Büchern. Der Kampf, der Mythos, alles. Ich bin in Argentinien sehr anständig bedient worden. Kann mich nicht beklagen. Ich habe als Verwalter in einer Hacienda gearbeitet. Über mir ein alter Kamerad und unter mir auch alte Kameraden. Geld genug, ein eigenes Pferd und für ein paar Reitstunden hat es immer gereicht. Aber auf Dauer war das nichts für meinen Muttersohn. Täglich Steaks. 1950 habe ich Südamerika verlassen. Genug von den alten Nazis dort. Auch, ja. Sie haben wohl mit Lagerschnuren entgegengehalten, wenn die ihre Kriegserlebnisse erzählten. Ja, klare Sache. Ja, ich bin dann in den Nahen Osten gegangen. Nach ein paar Jahren bin ich dann endgültig heim. Ein Kamerad hat alles geritzt. Ich bin bei der Polizei in Klagenfurt als Vertragsbediensteter eingetreten, Beamter geworden, habe die Offizierslaufbahn eingeschlagen und habe mich nach Wien versetzen lassen und bin dann als Major in Pension gegangen. Und ich möchte diese Pension möglichst lang genießen. Warum soll ich diesem Staat was schenken? Diesem Staat, der ist ja nicht meiner, nicht? 3 Jahrzehnte lang, Monat für Monat, fast so viel Geld wie als aktiver Offizier. Das bereitet eine tiefe Befriedigung. Das war mein Leben im Zeitraffer. Ja, schönes Happy End. Ein schönes Happy End für einen Mann wie mich. Also ich bin mit mir zufrieden. In der Tat. Auschwitz galt hierzulande nach dem Krieg nicht als Empfehlung. Na, gar so groß war dieser Makel auch wieder nicht. Es wurden einem doch immer wieder Hilfen zuteil. Anstand, Kameradschaft. Die alten Werte haben eben doch überlebt. Ja, aber wie? Heben wir einen auf die Weite der Pampas, auf die Pampas ihrer Träume. Die Pampas, wie sie waren, als sie noch über die Pampas ritten, die es wohl auch schon lange nicht mehr gibt. Ein Salut auf die Pampas. Schreiben Sie den Roman oder ich? Und auf mein New York. Auf das versunkene New York, wie es vor einem halben Jahrhundert war. No, ich fahre schon lange nicht mehr hin. Auf eine Welt, von der unsere Söhne keine Ahnung haben. Und auf die Stelze, die Stelzen meiner Sehnsucht, die ich nicht essen darf. Wenn es sein muss, auch auf ihre Stelze, auf die Stelze ihrer Sehnsucht. Obwohl ich Stelzen grauenhaft finde. Aber die, wie da das Fett riecht. Ja, ja, aber Sie potzen sich auch so an. Na, es ist das Recht jedes alten Mannes, sich manchmal ein wenig zu bekleckern. Niemand hat das Recht, ihn deswegen für gaga zu halten. Die Tücke des Objekts, ja, die kenne ich. Je älter man wird, desto frecher werden die Objekte. Mein letzter Flocki hat mit mir gemacht, was er wollte. Statt dass er mir den Ball apportiert hätte, habe am Ende ich ihm die Knochen apportiert. Wenn so ein Mistvieh schwanzwedelnd vor dem Kühlschrank steht und sie anklotzt, sind sie machtlos. Steht schwanzwedelnd vor dem Kühlschrank und klotzt treuherzig. Was soll man da machen? Jeden Morgen um 6. Ich konnte die Uhr nach ihm stellen. 14 Jahre alt ist er geworden. Jetzt kann ich wenigstens länger schlafen. Das Gassi gehen in der Früh. Mit denen schon nicht geschaut haben. Nein, nein, ich nehme mir keinen Hund mehr. Was soll er machen, wenn ich abkatze? Auf ihrem Grab sitzen und heulen, damit wenigstens jemand nach ihnen heult. Ja, dann lässt ihn die Friedhofsverwaltung vertilgen. Nein, mir kommt kein Hund mehr ins Haus. Aber soll ich gar nichts davon haben, dass ich allein bin? Ich werde mit ein bisschen Speisekarte auf der Hose in die Ewigkeit eingehen. Gott wird großzügig darüber hinwegsehen. Er ist ja wohl auch schon etwas tattrig mit seinen fast 5000 Jahren auf dem Buckel. Angeblich ist er ewig. Und er wird immer tattriger. Wohin soll das noch führen? Der Christengott ist zum Glück ein wenig jünger als der jüdische. Der Gott der Mohammedaner ist daneben ein Jüngling mit seinen kaum 1400 Jahren. Apropos Mohammedaner, wie sind denn Sie mit den Arabern zurechtgekommen? Er kommt mit den Arabern zurecht. Am Ende zieht Hans Bilanz. Es war schon manchmal verdammt hart. Wenn er an die Feiern denkt, da wird ihm ganz weh ums müde alte Herz. Und über uns die Helden ahnen. Deutschland, Vaterland, wir kommen schon. Da. Lachend in die Grube springen, hat sie was lachen. Mal schauen, wie uns die Helden ahnen da oben empfangen. Hören Sie mir eigentlich zu? Natürlich höre ich zu, mir entgeht kein Wort. Wenn Sie, je älter ich werde, desto weniger Freude habe ich beim Gedanken ans Sterben. Wer hat Freude dabei? Ich muss zuerst meinen Roman vollenden. Dann kann ich ad patres. Zuerst muss ich meinen Roman vollenden. Ich habe gedacht, im Alter wird es sich ganz leicht und friedlich sterben, aber nix, da hat sie was. Ja. Zuerst will ich es der Welt noch einmal zeigen. Geht's Ihnen genauso? Was habe ich noch? Meinen Kaffee, mein Glas Wein, meine Zeitung und meine Erinnerungen. Ich denke lieber hier an meine Toten als in meiner leeren Wohnung. Dieses kleine Kaffeehaus ist mein ganzes fragwürdiges irdisches Paradies. Ich werde es bald verlassen. Vielleicht morgen, vielleicht nächste Woche oder im nächsten Monat oder nächstes Jahr. Allmächtiger, ich will dir nicht vorgreifen, aber wenn du mich fragst, heute eigentlich lieber noch nicht. Verschieben wir es noch ein bisschen. Lass mich vorher mein Büchlein vollenden. Haben Sie das siebente Siegel gesehen? Welchen tiefen Siegel? Das siebente Siegel, den Film von Ingmar Bergman. Wann soll der gelaufen sein? Darin spielt der Ritter mit dem Tod Schach. Wenn ihn der Tod matt gesetzt hat, ist er Ex. Weiß er das? Ja, und er spielt sehr gut Schach. Aber der Tod spielt noch besser Schach. Der Tod spielt immer besser Schach. Vielleicht sollten Sie auch noch Schach spielen lernen, für den Fall, dass Sie der Tod zu einer Partie einlädt. Jetzt machen Sie keine solchen Witze. Was wohl aus dem Mengele geworden ist? Knochen in einer Moderkiste. Der wäre jetzt schon... Sein Skelett wurde ausgegraben, untersucht, vermessen. Ein grinsender Totenschädel, der genau mit dem Schädel des lebenden Mengele übereinstimmte. Es stand in den Zeitungen und es gab sogar ein Buch darüber. Ich habe es gelesen. Na, dann müssen Sie es ja wissen. Auch das Diastema war noch erkennbar. Das ist da was? Na, die auffallende Lücke zwischen seinen Vorderzähnen. Na dann. Ja. Jetzt ruht er in einem Pappkarton. Dort kann sich sein Schädel eins grinsen. Naja, hat ja auch allen Grund, sich eins zu grinsen. In seinem Pappkarton. Sie sind anders. Anders als die anderen Kameraden. Sie waren wohl zu lange in den USA. Immerhin hat der Herr Dr. Mengele Auschwitz um fast 35 Jahre überlebt, ließ sich scheiden, heiratete, verließ die zweite Frau, wurde Gutsverwalter bei einem Kameraden. Aber die Nemesis holte ihn ein. Er soff nämlich beim Baden. Er war ein seltsamer Mensch. Sind Sie ihm begegnet? Das Ding, diese Zahnlücke, die sehe ich noch vor mir. Er war ein fanatischer Wissenschaftler. So kann man es auch nennen. Übrigens, kennen Sie den? Aber die Nemesis hatte noch ein paar andere kleine Scherze für ihn. Die Zahnfistel im linken Oberkiefer war sicher kein Vergnügen. Keine adäquate Strafe, werden Sie sagen. Nein, zugegeben. Ja, der Mengele. Er stritt mit seinen Freunden, fand, dass sie ihre Kinder zu lasch erzogen und wagte sich nicht zum Zahnarzt, während sich der Eiterherd durch seinen Kieferknochen fraß, aus Angst erkannt zu werden. Er dürfte auf Schritt und Tritt Entführer gewittert haben. Das ist kein Wunder. Jetzt muss ich Ihnen aber folgenden Witz erzählen. Der ist jetzt nicht nach Witz. Der ist aber gut. Ihr Magen ist auch gut. Ich könnte froh sein, wenn mein Magen so gut wäre wie mein Herz. Der Magen ist meine Achillesferse. Also, sagt ein Posten zum Häftling, komm her, schau her, ich habe ein Glasauge. Wenn du errätst, welches das Glasauge ist, lasse ich dich laufen. Errätst du es nicht, knall ich dich nieder. Schaut der Jute dem SS-Mann tief in die Augen und sagt, Herr SS-Mann, ich glaube, Ihr linkes Auge ist das Glasauge, sagt der Posten, gewonnen. Wir müssen draufkommen, sagt der Jud. Herr Sessmann, das linke Auge, es hat so einen menschlichen Schimmer. Mengeles Schädel hat in seinem Pappkarton wohl auch so einen menschlichen Schimmer. Sie sind ein seltsamer Katz. Wieso? Lass mal die Vergangenheit ruhen. Ja, das ist eine gute Idee. In Auschwitz, da wurde der Mann hart, oder er blieb auf der Strecke. Da blieb ein anständig, oder er konnte nie wieder in den Spiegel schauen. Müssen Sie immer drüber reden? Jahrzehntelang habe ich kein Wort darüber geredet, ob Sie es glauben oder nicht. Runtergeschluckt und bewältigt, wie man so schön sagt. Und jetzt kommt alles wieder hoch. Ja. Ja, jetzt kommt alles wieder hoch. Ja, das kennen wir. Übrigens, auch vom Wagner hat man nie wieder etwas gehört. Keine Ahnung, wenn Sie meinen. Der Scharführer mit der Hasenscharte. Mit der Hasenscharte? Ja, Hasenscharte. Harter Knochen. Einer, der keine Milde kannte. Ach, wohl wegen der Hasenscharte. Schmiedl. Wenn sich der auf den Bock holte, der stand schon mit einem Fuß im Ofen. Mit einem Fuß im Ofen ist gut. Ja, war einer von der alten Garde. Schon in Dachau dabei. So? Ja. Vielleicht freut es Sie, Folgendes zu hören. Der Herr Scharführer Wagner mit der Hasenscharte hatte das Pech, mir unmittelbar nach der Befreiung in Buchenwald über den Weg zu laufen. Ich habe ihn eigenhändig erschlagen. Was? Ich habe ihn getötet. Mit diesen Händen. Um Gottes Willen. Sie haben sich als Häftling ausgegeben? Häftlingskluft. Genial, aber... Haben Sie so weit gehen müssen, Herr Kamerad? Was heißt das Häftling ausgegeben? Was heißt Verkleidung? Dieses Wort Befreiung. Wofür halten Sie mich? Hören Sie, ich weiß doch ganz genau, wer Sie sind. Der Hinterkotzwinkler von der Kommandantur. Na ja, heute heißen Sie anders. Na und? Volles Verständnis. Ich? Der zimperliche Hinterkotzwinkler von der Kommandantur? Und Sie? Nein. Doch. Meier 3. Ich bin ein Jude, der das fragwürdige Glück hatte, Auschwitz zu überleben. Sie scherzen? Ich scherze nicht. Ich hätte es merken müssen. Ihre saudummen Witze. Ein SS-Mann von der Lagewache in meinem Café. Ich habe Ihnen von meiner Flucht nach Argentinien erzählt. Es waren nicht nur Nazis in Argentinien. Auch Juden schreiben vertrottelte Bücher. Geben Sie zu, dass Sie der Hinterkotzwinkler sind. Sie können ja nicht einmal jiddeln. Sie haben schon Auschwitz nicht können. Es wäre besser, Sie würden dieses Café jetzt verlassen und es nie wieder betreten. Nein, ich habe das Recht, hier zu sitzen, wie Sie. Sie sind vor wenigen Tagen in meine Welt eingebrochen und stören meinen Frieden. Gehen Sie! Ich denke nicht daran. Sonst müsste ich Sie leider umbringen. Ein Greis von 95 Jahren. Um einen Dreck wie Sie ins Jenseits zu befördern, langt es noch? Sind Sie wahnsinnig geworden? Es riecht plötzlich so komisch. Haben Sie sich angeschissen? Wenn ich mich geweigert hätte, meine Pflicht zu erfüllen, wäre ich selber erschossen worden. Persönlich habe ich ja nie was gegen Juden gehabt. Vor manchen habe ich sogar Hochachtung. Zum Beispiel vor Ihnen? Sie sind zum Kotzen. Ihresgleichen. Ihresgleichen ist schuld daran, dass uns die Jugend nicht versteht. Die eigenen Kinder schauen auf uns herunter. Und endlich hat man einen gefunden, der Bescheid weiß, mit dem er über sein Leben reden kann. Und dann endet das so. Ein SS-Mann in Auschwitz, der sich vor Hunden fürchtet. Ja, so schauen Sie aus. Wahrscheinlich waren Sie einfach ein Feigling, der nicht an die Front wollte. Ein Held, der nicht an die Front wollte. Ein Feigling. Nehmen Sie es sofort zurück. Oder? Oder ich weiß nicht, was ich tue. Seien Sie doch einmal im Leben ehrlich. Schreien Sie mir Ihren Hass ins Gesicht. Nichts. Null. Fehlanzeige. Sie Feigling. Sie destruktiver, zersetzender, Sie alles Heilige in den Dreck zerrende, jüdisch, Sie Sau. Judensau. Endlich ist es heraus. Hat sich wohl etwas zu sehr aufgeregt. Da fährt er hin. Der endgültige Roman unseres Jahrhunderts. Endpunkt. Gültig. Punkt. Das muss unbedingt auf den Klappentext. Fahr hin, du scheiß Jahrhundert. Was dieser Schnösel wieder schreibt. Ich muss meinen Verleger anrufen. Nur einige wenige Kapitel noch. Oder seinen Sohn. Mein Freund wird wohl schon tot sein. Aber sein Sohn muss sich an mich erinnern. Ich war ein zweiter Vater für ihn. Er muss sich an mich erinnern. Nur wenige Kapitel noch. Aber wir werden es der Welt noch zeigen. Hörspiel von Helmut Butterweg. Mit Fritz Mulja und Rudolf Wessely. Tongestaltung Stefan Wirtitsch und Anna Kunzio, Hospitanz Oleg-Georg Graf, Regieassistenz Kerstin Schütze, Musik Miroslav Posepal, Regie Götz Fritsch. Produktion Österreichischer Rundfunk 2006.